D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Wir haben kürzlich schon drüber gesprochen hier bei D-Radio Wissen. Twitter nähert sich seinem großen Konkurrenten in Sachen sozialen Netzwerken, Facebook nämlich, immer weiter an. Seit einigen Tagen bekommen Twitter-User auch Tweets angezeigt, die nicht sie selbst, sondern die andere favorisiert haben. Also wenn ich jemandem folge, bekomme ich auch Tweets angezeigt von Menschen, denen der folgt, ich aber gar nicht. Und jetzt Andreas Noll, unser D-Radio Wissen Netzautor, geht Twitter noch einen Schritt weiter. Ja, Till, in der Tat, das stimmt. Das Ausmaß dieser Systemumstellung ist offenbar noch größer als zunächst gedacht. Das berichtet zumindest die Seite TechCrunch. Demnach will Twitter auch Beiträge einstreuen, die das Unternehmen als relevant für den jeweiligen Nutzer erachtet. Außerdem soll eine Übersichtsseite entstehen mit beliebten und empfohlenen Tweets. Twitter steht für diesen Umbau offenbar schon ziemlich gut in den Startlöchern. Deutsche Blogger wie Tobias Gillen von Basic Thinking machen in dieser Woche auf Änderungen der Twitter-Support-Seite aufmerksam. Dort steht jetzt außerdem, fügen wir möglicherweise auch einen Tweet, einen Account, dem du folgen solltest oder sonstige beliebte beziehungsweise relevante Inhalte zu deiner Timeline hinzu. Das bedeutet, dass dir manchmal Tweets von Accounts angezeigt werden, denen du nicht folgst. Soweit die Twitter-Support-Seite. Ja, was heißt das? Das ist wohl der Anfang vom Ende der chronologischen Timeline auf Twitter. Twitter entmündigt uns weiter, sagt dazu Blogger Tobias Gillen. Ja, und Twitter ändert nicht weniger als seinen eigenen Markenkern. Und Entmündigung, weil wir nicht mehr selber bestimmen, sondern weil Algorithmen bestimmen sozusagen. Ja, weil Twitter bislang weitgehend ohne Filter ausgekommen ist. Man folgt Leuten und in dem Moment, in dem diese Menschen eine Nachricht schreiben, erscheint diese Nachricht dann bei uns in der Timeline. Twitter bewertete bislang nicht, ob der Tweet gut oder schlecht ist, erfolgreich oder eben nicht, ob der bei anderen ankommt oder eben einfach übersprungen wird. Ganz im Gegensatz zu Facebook, wo es die meisten Nachrichten unserer Freunde ja überhaupt nicht in die Timeline schaffen, weil der Facebook-Algorithmus eben dafür sorgt, dass das herausgefiltert wird. Wann soll das losgehen, dass Twitter entscheidet, was gut ist und was schlecht ist? Das ist die ganz große Frage. Wann genau und wie viel Einfluss die Algorithmen bei Twitter bekommen, das ist noch unklar. Auch ob man die von Algorithmen errechnete und bestimmte Timeline vielleicht auch deaktivieren kann, das ist alles unklar. Aber die Aktualisierung der Support-Seite, ja, die ist wohl als Beweis zu werten, dass dies mehr ist als ein begrenztes Experiment und dass es dann doch irgendwann vielleicht schon bald losgeht. Haben eben schon gehört, für einige der Anfang vom Ende. Ist die Wut bei anderen Twitter-Fans jetzt auch schon groß? Ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an, das kann man sagen. Zumindest betrifft das die besonders engagierten Twitter-User, die sich in den Foren austauschen. Das ist der Tod des anspruchsvollen Twitterers oder der Anfang vom Ende von Twitter. Das liest man gerade, solche Kommentare auf den Seiten. Der Blogger Jörn Schaas schreibt dazu, bei Twitter folge ich fast 300 Leuten und komme an manchen Tagen schon nicht mehr hinterher, alle Tweets zumindest zu überfliegen. Wenn ich in Zukunft von jedem dieser fast 300 mehrmals täglich XY hat diesen Tweet favorisiert lesen soll und zusätzlich noch von einem Algorithmus empfohlene Tweets mit dabei sind, dann wird die liebevoll zusammengestellte Timeline darin untergehen. Die eigentlichen Tweets der Leute, die ich gern lese, gehen dann im Rauschen unter. Das sind also so die Befürchtungen, die es gibt im Netz, was diese Änderung anbelangt, zumal die Twitter sozusagen leitgeprüft sind, denn vor genau einem Jahr wurde diese Gesprächsfadenfunktion eingeführt, die auch die Twitter-Puristen damals schon genervt hat. Damals wurden Tweets, die sich aufeinander beziehen, grafisch auch miteinander verbunden. Das ist heute eine Funktion, die einem auch relativ schnell auffällt. Wenn sich jetzt viele Heavy-User von Twitter, wie zum Beispiel Jörn Schaas, beschweren, könnte das Twitter zum Umdenken bewegen? Das wissen wir nicht, aber wohl eher nicht. Man hat ja schon einmal mit der Einführung dieser Werbetweets, Sponsored Tweets, den Unmut der Community geerntet. Geändert hat sich allerdings an dieser Werbung nichts. Im Gegenteil, was natürlich auch irgendwie vermutlich damit zusammenhängt, dass Twitter heute ein Börsenunternehmen ist und Geld verdienen muss. Eventuell. Das dürfte auch der Grund für diesen Flirt mit den Algorithmen sein. Dazu passt die Erklärung, die TechCrunch für die geplanten Änderungen angibt. Twitter wolle mit dem Schritt vor allem jenen Nutzern entgegenkommen, die Liste jener, denen sie folgen, nicht ganz so genau pflegen und nach Meinung der Betreiber wichtige Inhalte verpassen. Also das Ganze übersetzt, die Hürden für den Einstieg bei Twitter, die sollen sinken. Je mehr aktive Twitter-User das Unternehmen hat, desto besser für Werbung und Umsatz. Also klar, wohin es gehen soll. Auch bei Twitter sollen die Algorithmen immer mehr übernehmen. Informationen von unserem Netzautor Andreas Noll. Betreffen wird das vor allem die Leute, die Twitter intensiv nutzen. Aber um die geht's nicht. Der Einstieg soll erleichtert werden. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?